Strukturen. Übung 18. Hören Sie. Ergänzen Sie die richtige Verbform von wohnen und kommen. Ich wohne in Barcelona. Und wo wohnst du, Paul? Ich wohne in Bonn. Und Herr Karl, wo wohnt er? Er wohnt in Berlin. Woher kommt Frau Götz? Sie kommt aus München. Und Sie, Herr Götz? Ich komme aus München.